wenn der Wind weht. Über das Meer trägt er mein Lied in die Heimat, trägt es zu dir. Frag dich von mir, wie es dir geht in der Heimat. Sagt es mir einst, du liebst mich so sehr, aber wer weiß, heut weißt du's nicht mehr. Wenn der Wind weht, träum ich dabei, Mädel, ich träum, du bist frei.